als das Gefühl von Verlust. Die Heimat scheint verloren, was bleibt, ist purer Frust. Sie wird uns genommen, Stück für Stück, ist sie einmal vor uns, gibt es kein Zurück. Die Wilde unserer Heimat und die Sehnsucht treiben uns voran. Dir, mein Deutschland, bin ich treu, ein Leben lang. Was soll ohne unserem Vaterland aus uns denn nur werden? Trotz ihrer Lügen, wir tragen die Fahne in unserem Herzen. Sind die Schatten dieser Zeit, die dich verdunkeln. Mein Volk siehst du nicht, wie sie über dich nur schmunzeln. Deine Feinde wollen dich für immer am Boden sehen. Doch wir sind die letzte Generation, die für dich kämpfen gehen. Die Sehnsucht treiben uns voran. Dir, mein Deutschland, bin ich treu, ein Leben lang. Was soll ohne unserem Vaterland aus uns?